So erklärt sich auch der stürmische Jubel und das stolze Selbstgefühl, mit dem die Freimaurer der ganzen Welt die glorreiche Revolution begrüßten. Von unseren Tempeln, heißt es in einer uns erhaltenen Rede jener Tage, gingen die ersten Funken des heiligen Feuers aus, das mit Windeseile von Osten nach Westen, von Norden nach Süden übergreifend die Herzen aller Bürger entflammte. Die Rede wurde in der Pariser Loge Parfait Union am 23. Juli 1789 anlässlich der Erstürmung der Bastille gehalten. Hält man sich vor Augen, dass um diese Zeit die Zahl der französischen Logen 700 überstieg, um 100 mehr als gegenwärtig der Grand Orient de France und die Grand Loge de France zusammen besitzen, so kann man schon aus der Zahl allein auf die außerordentliche Tätigkeit der Freimaurer jener Zeit einen Rückschluss ziehen. Allerdings richtete sich die glorreiche Revolution von 1789 später gegen die Freimaurer selbst. Ihre Häupter wurden vom Pöbel hingemordet. Die Zahl der Logen ging 1794 bis auf 12 zurück. In Paris unterhielt nur eine einzige das heilige Feuer, der Großmeister selbst aber saß im Gefängnis. Deshalb und nur deshalb wird stets erklärt, die Freimaurer haben die Revolution vorbereitet und geleitet. Denn später waren sie ja gespalten in Republikaner und Orleanisten, noch später aber unterstützten sie willig Bruder Napoleon Bonaparte, der schon in Bonifacio auf Korsika das Licht erhalten hatte, denselben Napoleon den I., der es verstand, mit den freimaurerischen Errungenschaften so gründlich aufzuräumen und der Republik ein so rasches Ende zu bereiten. Daran wird natürlich nirgends erinnert, am wenigsten in den Erklärungen des Grand Orient selbst. In einer solchen amtlichen Erklärung dieser höchsten freimaurerischen Behörde in Frankreich wird, anfangs dieses Jahrhunderts, neuerlich betont, dass tatsächlich die Freimaurerei die Revolution von 1789 vorbereitet und ihr die Formel geliefert hat, in der ihre Grundsätze Fleisch geworden sind: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war und ist nun aber bekanntlich der Wahlspruch der Freimaurer, der sich in den französischen Logen bis in das Jahr 1740 zurückverfolgen lässt. Damit im Zusammenhang steht die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die auf Veranlassung Bruder Lafayette 1789 an die Spitze der französischen Verfassung gesetzt wurde. Auch die freimaurerische Akazia, April 1903, Nummer 5, Seite 351, gibt zu, dass die Revolution von 1789 ein Versuch war, die freimaurerischen Lehren zu verwirklichen. Unsere Geschichtsschreiber wissen nichts davon, stellen sich blind und wollen die Tatsachen nicht sehen. So zum Beispiel die bekannten Forscher T.H. Theine und A. Aulard, die beide erklären, sie seien bei ihren Untersuchungen über die Ursachen und die Vorbereitung der französischen Revolution nie auf die Freimaurer gestoßen. Was aber sagt uns Bruder Hiram in der Akazia? Eine große Zahl der Mitglieder der konstituierenden Nationalversammlung gehöre den Logen an. Es waren freimaurerische Mitglieder der Nationalversammlung, welche zuerst den Bretonischen Club, dann die Gesellschaft der Freunde der Konstitution und später den Jakobinerclub gründeten. Sie taten es nach dem Muster der Freimaurerei und während der ganzen Zeit ihres Bestandes hielt die berühmte Gesellschaft, die sich durch ihre Filialen über ganz Frankreich ausbreitete, öffentliche und geheime Sitzungen ab. Zu diesen letzteren wurden nur solche zugelassen, die das Licht erhalten hatten. Siehe Akazia, Mai 1908, Nummer 65, Seite 334 und Seite 336. Das ist wohl deutlich genug. Und Graf Haugwitz, preußischer Minister und ehemaliger Freimaurer, sogar Großmeister, erklärt in seiner bekannten Denkschrift an den Fürstenkongress in Verona 1822: Ich erlangte die feste Überzeugung, dass das Drama, welches in den Jahren 1788 und 1789 begonnen hatte, nämlich die Französische Revolution und der Königsmord mit all seinen Gräueln, nicht nur von der obersten Leitung des Freimaurerordens beschlossen worden war, sondern auch, dass sie das eigentliche Resultat der Vereinstätigkeit und der dort geleisteten Schwüre gewesen sind. Die unglückliche Marie Antoinette aber, die doch am Versailler Hofe einen tiefen Einblick in die dortigen Verhältnisse erhalten hatte, schrieb ihrem kaiserlichen Bruder Leopold II.: »Nehmen Sie sich dort unten in Acht vor jeder Freimaurerverbindung. Man wird Sie schon davon benachrichtigt haben. Die hiesigen Ungeheuer rechnen darauf, auf diesem Wege in allen Ländern das gleiche Ziel zu erreichen. O Gott, schütze mein Vaterland und Sie vor solchem Unglück.« Die bedauernswerte Königin, die auf dem Schafott endete, sprach die Wahrheit. Die französische Revolution musste, um jeden Zweifel an ihren eigentlichen Urhebern zu beseitigen, etwas ausführlicher behandelt werden. Wem das Mitgeteilte nicht genügt, der möge die einschlägige Fachliteratur zu Hilfe nehmen und er wird die vorgebrachten Belege durch 100 andere ergänzen können. Wie verhielten sich nun aber die Freimaurer unter Napoleon und bei den späteren Umwälzungen in Frankreich? Napoleon I. war selbst Freimaurer, benutzte sie und hielt sie klug in Schach. Die Kaiserin Josephine wurde Schutzherrin der Freimaurer, die Damen ihres Hofes wurden in den Orden aufgenommen. Napoleons Bruder Joseph, der König von Spanien, wurde Großmeister, sein Bruder Ludwig Napoleon zugeteilter Großmeister, sein Schwager Murat, der König von Neapel, wurde ebenfalls Großmeister, Eugen von Beauharnais, Vizekönig von Neapel, war Meister vom Stuhl. Aber auch seine Generale bekleideten im Freimaurerorden als Großmeister und Meister vom Stuhl hervorragende Stellungen, so zum Beispiel Massena, Kellermann, Marschall, Bernadotte und andere. Freimaurerische Gefangene wurden von Napoleon vor anderen begünstigt, so zum Beispiel in den Friedenspräliminarien von Leoben. Napoleons Stellung zu den Freimaurern lässt sich also kurz dahin kennzeichnen, dass er sie bei seinen weitausgreifenden Plänen als Werkzeug geschickt benutzte und verstand es, den weitverzweigten Einfluss des Bundes seiner Weltpolitik unterzuordnen.